Firsty und Animus. Remake Stress. Firsty und Animus. Remake Stress. Mann, wir dachten schon, du bist ein Fußballfan. Nee, nicht mehr. Ich hab Scheiben verbunden. Mann, wir dachten schon, du bist ein Fußballfan. Nee, nicht mehr. Ich hab Scheiben verbunden. Thank you. We'll be right back. get active, get drunk. We rolling up that skunk. Get drunk, we rolling up that skunk. Jetzt wird es zu krass. Yeah.

Ich nehme keine Drogen. Was? Du meine Güte!

We'll be right back. Thank you. Crystal, das teuflische Kristall, das das Gehirn zerstört.